Wo sind wir gerade? Das heißt, wo befinden wir uns? In Essen. In Essen und wo genau? Was machen wir hier gerade? Thank you.